Laut Meldungen hielten die Professoren des Notmaßnahmenkomitees des Professorenrates der Freien Universität Rifa am 19. Oktober in der Uni ein Meeting ab, wo sie die Klärung der Korruptionen innerhalb von der Uni in Verbindung mit der Regierung verlangten. Ihnen schlossen sich über 5000 Personen, einschließlich der Studenten, an, die seit mehr als 80 Tagen im Hauptgebäude mit der Forderung nach Rücktritt des Rektors streikten.